Himmel zu uns her. Wir rufen dich vor allem, kommt die wilde Jagd. Lass das Horn erschallen, keinen Toten klagt. Der Feind ist schon verfallen, wie das der Morgen tagt. Wir rufen deine Wölfe und wir rufen deinen Speer. Das Bild hat keinen Namen, der Feind hat kein Gesicht. Das Aas hat keinen Samen, gerecht ist das Gericht. Die Ernte ist vergangen, die Spreu ist täglich feil. Die Raben jetzt verlangen ihr angemessenes Teil. Wir rufen deine Wölfe und rufen deinen Speer. Wir rufen alle Zwölfe vom Himmel zu uns her. Wir rufen dich vor allem und kommt die wilde Jagd. Und lass das Horn erschallen und keine Toten klagt. Wir rufen deine Wölfe und rufen deinen Speer. Wir rufen alle Zwölfe vom Himmel zu uns her. Wir rufen dich vor allem, bekommt die wilde Jagd. Wir lasst das Horn erschallen und keinen Toten klagt. Der Feind ist schon verfallen, wie das der Morgen tagt. Das Wild hat keinen Namen, der Feind hat ein Gesicht. Das Aas hat keinen Samen, gerecht ist das Gericht. Die Ernte ist vergangen, die Spreu ist täglich feil. Die Raben jetzt verlangen ihr angemessenes Teil. Die Jagd hat angefangen und hält uns herdenheil. Wir rufen deine Wölfe, wir rufen deine Speer. Wir rufen alle Zwölfe vom Himmel zu uns her. Wir rufen dich vor allem, nun kommt die wilde Jagd. Wir rufen deine Wölfe und